Kundgabe 1907. Empfangen durch Bertha Dudde am 6. und 7.5.1941. Dienen des Wesens in der Form. Schöpfungswerke. Es gibt keinen anderen Weg zur Höhe als den des Dienens. Wer also dient, der entwickelt sich zur Vollkommenheit. Was vor dem mangelhaft und unvollkommen ist, wird durch Dienen in einen fortschrittlichen Zustand versetzt. Das heißt, das Wesen schreitet so lange zur Höhe, wie es dient. Die Bereitwilligkeit zum Dienen ist bestimmend für den Reifegrad des Wesens. Es wird nun das Wesen immer danach streben, frei zu werden und daher auch bewusst dienen wollen, weil es sich dadurch völlige Freiheit verspricht. Geht das Wesen die Verbindung ein mit einer Außenform, die wenig nutzbringend ist für die Menschheit, so wird die dienende Funktion nicht allzu sehr in Anspruch genommen, was für das Geistige in der Außenform von großem Nachteil ist. Denn jeder Aufenthalt in der Form soll dem Wesen einen bestimmten Reifegrad eintragen. So wie nun die Form benötigt wird, hat sie auch eine Aufgabe zu erfüllen. Sie muss also dienen. Der dienende Zustand ist ein Hingeben des eigenen Willens unter den Willen des anderen. Und was zum Dienen zugelassen wird, muss auch gewissermaßen seine Bereitwilligkeit erklärt haben, sich nützlich zu erweisen. Ansonsten ihm keine dienende Tätigkeit zugewiesen werden kann. Es gibt aber auch Schöpfungswerke, die scheinbar keine Mission zu erfüllen haben. Und dann ist der Mensch leicht geneigt zu glauben, dass solche Schöpfungswerke niemals das in der Höherentwicklung stehende Geistige bergen, sondern tot und geistlos sind, also unbelebt vom göttlichen Geist, unbelebt von der großen Liebe Gottes. Doch dieser Gedanke ist gänzlich irrig. Es gibt kein Schöpfungswerk, das ohne geistiges Leben wäre, wie es also auch kein Schöpfungswerk gibt, das nicht seinen Zweck hätte. Auch wenn dieser dem menschlichen Auge noch verborgen oder seinem Verstand noch nicht fassbar wäre. Jedes Schöpfungswerk hat seine Bestimmung. Jedes Schöpfungswerk wird irgendwie benötigt. Gottes Liebe hat aus seiner Weisheit heraus geschaffen alle Dinge für eine dienende Tätigkeit. Und nichts ist ohne Sinn und Zweck, ansonsten es nicht göttliche Schöpfung wäre. Planlos ist nichts entstanden und nutzlos ebenfalls nichts. Das kleinste Schöpfungswerk erfüllt seine Mission, das winzigste Lebewesen seine Funktion. Und alles gilt der Erhaltung dessen, was Gott geschaffen hat. Und so der Mensch das begreift, so er sich alles Geschaffene als Notwendigkeit vorstellen kann, begreift er auch die ewige Gottheit. Das heißt, deren Existenz wird ihm klar, also beginnt er zu glauben. Er erkennt die Allmacht und die Weisheit Gottes und spürt dann auch die allgewaltige Liebe, da ihm jedes Schöpfungswerk Zeugnis davon gibt. Gott muss als Ursprung der gesamten Schöpfung anerkannt werden. Dann erst kann der Mensch ins Erkennen geleitet werden. Dann erst wird er ein offenes Ohr und Herz haben für die Wahrheit, für die Belehrungen, die Gott selbst den Menschen gibt, die ihn aufklären sollen über das, was außerhalb des irdischen Lebens ist, über das Verhältnis des Menschen zu Gott, seine Aufgabe und sein Ziel, über seinen Ausgang und seine endliche Rückkehr zu Gott. Amen.